Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Jörg, das ist mein Name. Wie heißen Sie? Guten Tag, mein Name ist Rolf Greulich. Gräulich. Herr Gräulich, könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Aber natürlich, mein Vorname ist Rolf Richard Ja. Ludwig Friedrich. Nachname ist Greulich. Gustav Richard, Emi Udo, Ludwig Ida, Cäsar Heinrich, Greulich. Okay. Herr Greulich, bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte zuerst Ihre persönlichen Daten notieren. Danach kümmere ich mich um Ihre Beschwerde, okay? Gerne, natürlich. Okay, wie alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. Okay, verraten Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. Oh, das wollen Sie auch noch wissen. Das ist der Ja. 23. Mai Okay. 1954. Okay, wie viel wiegen Sie? Oh, ein bisschen zu viel. Ich wiege im Moment so circa 94 Kilo. Okay, Herr Gräulich, und wie groß sind Sie? Ungefähr 1,75 Meter. Okay, sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Zwei Kinder habe ich, ja. Okay, und was sind Sie vom Beruf? Ich bin Kfz-Mechaniker. Also Frau Herr Gräulich, was kann ich für Sie tun? Also, Herr Doktor, leider hat mein Hausarzt heute Nachmittag zu, aber deswegen komme ich heute zu Ihnen. Okay. Ich habe seit circa 2 Tagen zunehmende Schmerzen an meiner rechten Wade und das ist auch so ein bisschen druckempfindlich, wenn ich mit meiner Hand an so eine Vene bestimmte Stelle komme. Und das wird auch ein bisschen rot. Okay, ist Ihnen etwas aufgefallen, dass die Wade geschwollen ist? Ja, das stimmt. So muss ich mich fragen. Das sieht ein bisschen dicker aus als das linke Bein. Ja, das stimmt. Seit 2 Tagen lang. Ja, und es wird immer. Aber okay, vorher haben Sie auch solche Probleme gehabt. Ich hatte vor vielen Jahren mal ähnliche Probleme gehabt, das stimmt ja. Wann war genau das? Och, das sind ungefähr 5 Jahre her. 5 Jahre, ja. Und haben Sie dagegen zum Arzt gegangen? Sind Sie dagegen zum Arzt gegangen? Deswegen war ich beim Arzt, ja. Damals hat Okay. er gesagt, das ist eine Thrombose, eine tiefe Beinvenenthrombose. Und ich musste über einem Jahr so blutverdünnende Medikamente nehmen. Und jetzt habe ich wieder die Angst, dass es vielleicht was Gleiches oder Ähnliches ist. Okay. Nehmen Sie noch diese Medikamente ein? Nein, nicht mehr. Also seit jetzt 2 Jahren nicht mehr. Aber ich hatte schon mehrere Thrombosen gehabt. Was für Thrombose hatten Sie? Einmal am linken Bein, einmal dann am rechten Bein. Und ich hatte aber auch eine Lungenembolie schon mal gehabt. Okay. Wann war? Das liegt schon länger zurück. Das sind circa 10 Jahre. Ja. Okay. Und man hat mich deswegen auch zu einem Spezialisten geschickt. Okay. Und der hat auch mein Blut untersucht und er meinte, das ist alles in Ordnung. Es gibt keine Hinweise für eine Gerinnungsstörung. Gab es jetzt nicht. Okay, deswegen, Sie haben alle Medikamente abgesetzt. Ja, ich bin immer in Kontrolle. Ich bin auch bei einem Gefäßspezialisten, der schaut jeden Jahr nach meinen Gefäßen, nach den Beinen. Und bisher war eigentlich alles in Ordnung. Also wann war die letzte Kontrolle? Das war circa einem Jahr. Okay, war alles in Ordnung. Okay. Und am Wochenende, Sie sehen, ich trage normalerweise immer Stützstrümpfe. Und ich war am Wochenende auf einer Reise mit dem Auto. Okay. Wie viele Stunden hat diese Reise gedauert? Das war schon länger. Das war so 4 Stunden mit dem Auto bin ich gefahren. 4 Stunden. Und obwohl ich immer zwischendurch auch immer eine Pause eingelegt habe. Haben Sie gemacht, okay. Aber ja. Und wann war diese Reise genau? Ich meine, vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen. Also nach dieser Reise sind diese Beschwerden aufgetreten. Ja, genau. Okay. Also Sie haben schon gesagt, dass Sie Schmerzen haben. Wie könnten Sie mir sagen, wie genau die Schmerzen sind? Sind sie eher dumpf oder stechend oder krampfartig? Ja, es ist eher dumpf, aber das geht über die ganze Wade. Aber da, wie Sie hier sehen, hier an dieser Wade ist so ein dickes Gefäß an eine Vene. Das ist auch sehr prall. Wenn man so auf die Vene drauf drückt, das tut dann weh. Okay, und haben Sie Fieber? Nein, Fieber habe ich nicht, nein. Okay, oder haben Sie Unfall gehabt? Ach so, nein, ich hatte kein Trauma, keinen Unfall, keine Verletzung. Das habe ich jetzt nicht. Okay, ist Ihnen irgendwelche Ungewöhnliches aufgefallen? Ich meine, haben Sie noch irgendwelche Beschwerden? Nein, also Schmerzen, die Schwellung ist da, eine Rötung ist da. Sonst habe ich im Moment erstmal nichts. Oh, Herr Doktor, das reicht doch, das ist genug. Mehr will ich nicht haben. Ja, Sie haben recht. Okay, jetzt möchte ich über Ihre Vorerkrankungen einfach Frage stellen. Sie hatten mehrmals Thrombose. Thrombosen, ja. Beinvenenthrombose und Lungenembolie. Und außer diese Krankheiten leiden Sie noch irgendwelche an chronischen Erkrankungen, wie Bluthochdruck, Diabetes? Ja. In der Tat, Herr Doktor, Sie sind sehr gut. Ich habe einen bekannten hohen Blutdruck. Da nehme ich auch Medikamente ein. Was nehmen Sie genau ein? Medikamente? Ja. Das ist zum einen das Candesartan. Okay. Wie viel Milligramm? 16 Milligramm. Wie viel Mal? Einmal am Morgen. Okay. Und dann habe ich das Amlodipin. Das sind, glaube ich, 5 Milligramm. Und die nehme ich dann am Abend. Okay. Und außer Bluthochdruck, gibt es noch etwas? Ja, mein Doktor meinte, ich habe so einen beginnenden Diabetes. Er hat mir auch gleich Medikamente verschrieben. Da nehme ich, wie heißt das nochmal, Metformin. Also seit wann? 500 Milligramm. Okay, wie viel Mal, wie oft? Zweimal, eine morgens und eine abends. Okay, also seit wann haben Sie die Krankheit? Seit wann? Ach so, das ist ungefähr seit einem Jahr. Seit einem Jahr, also Typ 2. Ja, ich glaube ja. Okay. Und seit wann haben Sie Bluthochdruck? Ach, das ist schon länger. Das sind fast 20 Jahre. Gibt es noch etwas? Irgendwelche Krankheiten? Ansonsten nicht. Ich habe ab und zu mal ein bisschen Sodbrennen, Herr Doktor. Das kommt immer wieder mal. Sodbrennen? Ja, und da gibt es so kleine gelbe Medikamente. Und wenn ich die nehme, dann geht es mir meistens besser. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Och, ich glaube, seit 30 Jahren. 30 Jahre. Okay, sind Sie schon mal operiert worden? Ja, ich hatte schon mehrere Operationen, Herr Doktor. Was für Operationen hatten Sie? Also zum einen ist mir die Gallenblase schon entfernt worden. Mhm. Da hatte ich Steine gehabt und die war entzündet. Okay. Und dann hatte ich mal einen Sportunfall und beim Skifahren. Mhm. Und ich hatte eine Schlüsselbeinfraktur. Okay. Ja, hier oben, da bin ich beim Skifahren gefallen und das Schlüsselbein war gebrochen. Wie wurden Sie behandelt? Das wurde operiert, da ist eine Metallplatte eingelegt. Okay. Das war's? Ich habe so eine an der Hand, wie heißt es, wenn der Nerv eingeklemmt ist, Herr Doktor? Und man, Karpaltunnel. Ah, genau. Ein Karpaltunnel-Syndrom war das hier auf der rechten Seite. Okay, Herr Dröhlich, gibt es in Ihrer Familie schwierige Erkrankungen? Was meinen Sie mit schwierigen Erkrankungen? Ja, zum Beispiel wie ein Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, Zuckerkrankheit oder Krebs. Also Krebs gibt es einige Fälle, ja, leider. Mein Onkel hatte Prostatakarzinom. Mhm. Und der musste operiert werden. Okay. Und lebt Ihre Mutter und Vater noch? Meine Eltern leben noch, ja. Die haben glücklicherweise jetzt keine größeren Erkrankungen, aber meine Mutter... Da sagt der Arzt, die hat Anzeichen von einer beginnenden Demenz. Okay. Und, aber ansonsten geht es ihnen noch relativ gut. Mein Vater ist fit, der hat nichts. Aber meine Tante, die hat Brustkrebs gehabt. Und meine andere Tante hatte vor einem Jahr einen Schlaganfall und ist leider jetzt bettlägerig. Okay. Haben Sie Probleme beim Schlafen? An sich nicht. Also das klappt relativ gut. Nein. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ach, das ist das Problem. Ist zu gut. Okay. Und haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Oh, nee, an sich nicht. Nein, bisher ist alles okay. Okay, Herr Gröhlich, gibt es etwas, was Sie ziemlich belastet? Wie meinen Sie das? Ich meine, haben Sie Stress in der Arbeit oder in der Familie? Natürlich, ja, bei der Arbeit und so weiter, aber das ist okay, ist jetzt nichts Dramatisches. Okay. Okay, dann Sie nehmen regelmäßig Candesartan und Amlodipin und Metformin. Ja. Und nehmen Sie noch irgendwelche Medikamente ein, regelmäßig oder bei Bedarf? Nein, an sich nicht. Wenn ich mal Schmerzen habe, dann nehme ich mal Ibuprofen, aber habe ich jetzt längere Zeit auch nicht gehabt. Also brauchen Sie Ab und zu mal, nicht immer, aber manchmal. Was meinen Sie denn? Also so 1 bis 2 Zigaretten am Tag. Okay. Seit wann rauchen Sie? Auch Ewigkeiten, das sind über 30 Jahre. 30 Jahre. Immer 1 bis 2 Zigaretten? Ja, mal mehr, mal weniger. Manchmal auch gar nicht. Mhm. Aber so nach dem Abendessen manchmal, ja. Okay, dann trinken Sie Alkohol? Ja, ab und zu mal, ja. Okay, und wie oft trinken Sie und was trinken Sie? Also so ein Gläschen Wein am Abend trinke ich gerne mal und dann auch mal so ein Bier zwischendurch, ja. Okay, nehmen Sie Drogen, Herr Greulich? Drogen? Genau, Nein. Drogen. Okay. Drogen nehme ich nicht, nein. Ist bei Ihnen Allergie bekannt? Ja, also mein Doktor meinte, ich hatte mal ein Medikament bekommen, ein Antibiotikum, aber ich habe den Namen vergessen. Penicillin kann vielleicht sein. Bitte? Kann Penicillin sein oder? Nee, das war ein anderes Antibiotikum. Das hatte so einen komischen Namen. Aber da kann ich nochmal nachgucken, das weiß ich nicht mehr. Okay, Und na. ich habe auch so im Frühjahr so eine Pollenallergie. Okay, wie äußert sich die Allergie, Ihre Oh, mir. Allergie? Welche Allergie meinen Sie? Ja, die Medikamente und die Pollenallergie Auf die Medikamente habe ich einen ganz roten Aufschlag bekommen. auch. Mhm. Ich hatte überall Juckreiz und hatte Schwellungen am ganzen Körper. Und die Pollenallergie ist halt ganz typisch. Da leuchtet mir die Nase, da tränen mir die Augen. Ich habe Röcheln, ja. Niesen. Das ist so bei den Pollen. Also, ich möchte noch eine Frage stellen über Ihre Schmerzen. Gibt es etwas, was die Schmerzen lindert oder verstärkt? Jetzt aktuell im Moment, oder? Genau, aktuell. Nö, also kann ich jetzt nicht sagen. Es ist jetzt nichts Besonderes. Bei 2 Tagen ist es schlimmer geworden. Und ja, klar, ich kann schlecht auf mein rechtes Bein auftreten. Ich hinke ein bisschen. Das heißt, wenn ich laufe, dann wird es schlimmer, ja. Also beim Bewegung, dann verschlimmert die Schmerzen. Das ist richtig, genau. Also wie viel Meter können Sie laufen? Oh, nicht weit, maximal 3, 4 Meter. Und dann muss ich stehen bleiben, weil ich Schmerzen bekomme. 3, 4 Meter. Aber vorher haben Sie solche Beschwerden nicht Nein, gehabt? den hatte ich nicht. Nein, ich konnte ganz normal laufen. Okay. Und wenn Sie Ihre Beine hochlegen und lindert die Schmerzen Nein, ändert sich oder nicht. nicht? Okay. Okay. Wenn Sie ein Pause wenn Sie eine Pause machen, dann nachher können Sie wieder 3, 4 Meter laufen, ja? Ja, aber das bringt nicht sehr viel, die Pause. Also ich muss natürlich schon kurz stehen bleiben, aber es ändert an den Schmerzen nicht sehr viel. Das Beste ist sitzen. Okay. Und gibt es in Ihre Beine offene Wunde? Nein, das habe ich nicht, nein. Okay. Okay, Herr Greulich, habe ich die wichtigsten Fragen gestellt? Möchten Sie dazu etwas ergänzen oder haben Sie Fragen? Nee, vielen Dank. Ich habe nur Angst, dass es wieder eine Thrombose ist. Und deswegen bin ich da, dass Sie nochmal nachschauen. Können Sie einen Ultraschall heute machen, oder? Ja, Herr Greulich, aber erstmal möchte ich die Körperhaltung untersuchen. Danach brauche ich eine Blutuntersuchung. Das heißt, So. ich nehme Ihnen Blut ab. Und danach möchte bei Ihnen einen Ultraschall durchführen. Also Okay. das heißt Duplex-Ultraschall. Ja, Also, das wäre, ja, das kenne ich, ja, genau. okay, gut. Und ja, je nach Ergebnisse, vielleicht können wir auch eine Angiografie bei Ihnen durchführen. So, oh, ich hoffe ja nicht, aber okay. Ich hoffe ja, dass es keine Thrombose ist. Mein Gott, das macht mir wieder Angst. Ja, aber ja, erstmal, wir müssen die ersten Ergebnisse überprüfen. Danach können wir nachher darüber besprechen, Okay. natürlich. Ja, ich kenne das. Ich muss jetzt halt ein bisschen warten. Vielen Dank, Herr Doktor, für Ihre Zeit und für Ihre Geduld. Gerne. Dankeschön. Bitte nehmen Sie jetzt im Wartezimmer Platz, dann komme ich Ihnen Okay. persönlich. Dann setze ich mich ins Wartezimmer. Danke. Ja. Okay, Herr Doktor. Okay. Gibt es noch Fragen von Kollegen? Kollegen sind alle zufrieden. Dann brauche ich eine Minute Zeit. Okay. Haben die anderen Kolleginnen und Kollegen noch Fragen? Keine Frage. Sie wissen alle, was es ist. Ich möchte von Ihnen mindestens zwei Differentialdiagnosen wissen. Ich? Ja, von Ihnen allen. Mal sehen, ob Sie draufkommen, Herr Doktor. Also okay, ich bin bereit. Okay. Dann bitteschön. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Wenn Sie Zeit haben, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Ja, Herr Doktor. Guten Tag, Servus. Bitte schön, dann schießen Sie mal los. Okay, Herr Greulich ist 54-jähriger Patient, also 94 Kilo und 175 Zentimeter groß. Er klagt über seit zwei Tagen zunehmende Schmerzen an der rechten Wade. Ja. Also unter okay, und die Wade sind in den letzten zwei Tagen rot geworden und geschwollen. Okay. Er hat vorher mehrmals Thrombose-Geschichte, also er hatte Lungenembolie auch vor 10 Jahren. Und auch linken Bein Tiefenthrombose und rechten Bein auch. Und aber eine Gerinnungsstörung wurde bei ihm nicht festgestellt. Also das ist schon durchgeführt worden, ja? Ja, er besucht regelmäßig einen Angiologe. Auch schon beim Fachkollegen, jawohl. Ja. Er trägt eine Strumpfhose. Einen Kompressionsstrumpf. Kompressionsstrumpf. Ja. Und außerdem, er kann nicht laufen wegen der Schmerzen. Er kann nur 3-4 Meter laufen. Danach treten die Schmerzen auf. Ja. Also er hat vor 3 Tagen einen Reise gemacht und er musste 4 Stunden fahren. Danach sind alle Beschwerden aufgetreten. Ja, okay, alles klar. Also in der Vorgeschichte liegt arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus 2 vor. Und in der Familienanamnese liegt bei der Mutter Alzheimer und bei dem Onkel Prostatakarzinom und bei der Tante Mammakarzinom und auch die andere Tante hat Schlaganfall. Ah, okay. Und, also Apoplexie. Vegetative Anamnese ist unauffällig. Er nimmt regelmäßig Candesartan 16 Milligramm morgens und Amlodipin 5 Milligramm abends und Metformin 500 Milligramm morgens und abends und ja, okay. bei Bedarf Ibuprofen Tabletten ein. Mhm. Also Genussmittel ist nicht relevant für uns. Er raucht ein, zwei Zigaretten am Tag seit 30 Jahren und er trinkt ein Glas Bier abends. Und er ist allergisch gegen eine Medikamente, aber er erinnert sich nicht den Namen und er ist allergisch auch gegen Pollen. Ah ja. Also, nach den bisherigen Angaben gehe ich von einer Tiefvenenthrombose aus. Von einem Rezidiv einer tiefen Beinvenenthrombose. Der hatte sie ja schon mal gehabt. Ja, Rezidiv, Tiefvenenthrombose aus. Differentialdiagnostisch kommen zum Beispiel ein PAVK oder ein Zellulitis. Eine was? Ein Zellulitis. Zellulitis, okay. Mhm. Ja. Und wie nennt sich das noch? Zellulitis, wenn die Haut infiziert wird? Ein großer Infekt der Haut? Infektion der Haut. Können die Kollegen helfen? Dermatitis. Bitte? Dermatitis. Dermatitis, wie nennt sich das noch? Erysipel. Ja, sehr gut. Ein Erysipel. Sehr gut. Also eine weitere Differentialdiagnose, ein Erysipel, jawohl. Mhm. Was noch? Und das kann eine beginnende Ulcus pruris sein, weil der Patient hat Diabetes. Ah, okay. Ja, an sowas muss man denken, richtig. Und was ich vielleicht vergessen habe zu sagen, und das hätten Sie sehen müssen, er hat Varizen an beiden Unterschenkeln, eine Varikosis. Ja, Varikosis, genau. Und woran muss man dann denken? Wenn die oberflächlichen Venen entzündet sind, wie heißt das? Phlebothrombose? Ja. Thrombophlebitis? Thrombophlebitis, genau. Er hat gesagt, dass die eine Vene sehr hart ist, wenn man draufdrückt. Genau. Also man muss auch an eine Thrombophlebitis denken, richtig. Sehr gut. Das waren so die wichtigsten Differentialdiagnosen. Ich hatte diese Woche also einen Patienten und der hat eine Thrombophlebitis wahrscheinlich. Den haben wir jetzt nochmal zum Angiologen geschickt. Muss man eine oder wie behandeln Sie eine Thrombophlebitis? Jetzt frage ich mal so. Eine Entzündung der oberflächlichen Vene. Nicht der tiefen Beinvenen, sondern der Oberfläche. Also erstmal muss man unbedingt eine Blutverdünner anfangen. Muss man? Oder? Bei einer Oberfläche? Nein. Nein. Nein, also bei der tiefen Beinvenenthrombose müssen Sie antikoagulieren. Das ist richtig. Okay. Und eine Kompression durchführen, also ein Kompressionsspiel. Das ist bei der tiefen, also Beinvenenthrombose, der TVT. Mhm. Bei der oberflächlichen Venenentzündung brauchen Sie nicht unbedingt eine Blutverdünnung. Das macht man nur, wenn diese oberflächliche Venenentzündung sehr ausgeprägt ist oder sehr groß ist. Dann kann man das vorübergehend für eine kurze Zeit machen. Muss man aber nicht. Man gibt eher Schmerzmittel, nicht steroidale Antirheumatika, Entzündungshemmer. Man macht einen Kompressionsstrumpf und man kann auch vielleicht eine Heparinsalbe benutzen. Das ist der feine Unterschied. Bei der tiefen Beinvenenthrombose muss man antikoagulieren. Bei der oberflächlichen muss man nicht. Je nach Ausprägung kann man kurzfristig antikoagulieren. Ja. Mhm. Für diesen Patienten auch, weil in der Vorgeschichte gibt es mehrmals. Genau, das ist ein besonderer Fall. Ich habe jetzt bei dem Patienten trotzdem eine Antikoagulation angefangen aufgrund dieser Vorgeschichte. Mhm. Ja, weil er schon mal mehrfach Thrombosen hatte und auch schon einmal Lungenembolie. Und ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich wollte eine Sicherheit und habe ihn trotzdem antikoaguliert und ihn nochmal zum Angiologen geschickt, dass er einen Ultraschall, einen genauen Ultraschall macht und nachschaut, ob auch die tiefen Beinvenen schon betroffen sind oder nicht. Bei einer oberflächlichen Venenentzündung muss man eigentlich nicht immer Antibiotika geben. Vorhin kam die Frage. Das hängt davon ab, wie ausgeprägt da ist oder ob die Haut vielleicht im Sinne eines leichten beginnenden Erysipels auch entzündet ist. Dann kann man ein Penicillinpräparat geben. Ja. Aber beim Erysipel gibt man natürlich ein Antibiotikum, das ist richtig. Wie ist es, Herr Doktor, darf der Patient laufen, wenn er eine Thrombophlebitis hat oder eine Thrombose? Kann er sich belasten? Darf er sich belasten? Oder muss er Ruhe einhalten? Nein, man muss die Beine erstmal hochlegen. Sollte die Patienten die Beine hochlegen, Hochlagerung, und erstmal weniger belasten, glaube ich. Wer kennt sich aus? Haben wir Spezialisten unter uns? Von den zuhörenden Ärzten und Ärztinnen? Tiefe Beinvenenthrombose. Darf der Patient belasten oder nicht? Mobilisierung, sagte eine Kollege, Herr Czade. Was sagen die anderen? 6 Wochen Pause, Gips, Immobilisation. Keiner sagt was. Keiner traut sich. Also, Herr Czade war sehr mutig und er hat recht. Früher hat man die tiefe Beinvenenthrombose immobil gehalten, aber das stimmt nicht mehr. Die Patienten können sich mobilisieren, die sollen sich auch mobilisieren. Aber die brauchen halt eine Kompression, eine Kompressionsstrumpf und eine Antikoagulation. Dann können sie mobilisieren. Die sollen jetzt nicht unbedingt Sport treiben, aber die können laufen und die können sich mobilisieren. Das ist richtig. Okay. Und bei der Thrombophlebitis sowieso. Die können natürlich auch sich mobilisieren. Das ist richtig. Beim Erysipel auch, solange sie keine Schmerzen haben. Sehr gut, Herr Doktor. Czade, ein Pluspunkt. Der sagt nichts mehr. Okay, vielen Dank. Sind noch Fragen oder Kritiken, Vorschläge? Keine Vorschläge. Alle sind glücklich, alle sind zufrieden. Alle sagen, Dr. Emre war heute sehr gut. Und der wird die Prüfung inshallah bestehen. Inshallah. Wo ist die Prüfung, ach, lieber Doktor? In Rheinland-Pfalz. Wo? In Mainz. In Mainz? Oh, ja, sehr gut. Wo wohnen Sie? In Kaiserslautern. Ah, Kaiserslautern war das. Ah. Ja. Nach der Prüfung sehen wir uns, trinken wir einen Kaffee dann in Kaiserslautern. Ja, Sie sind in Ludwigshafen, ich weiß. Ja, genau. Okay, ich komme Inshallah, wir sind nicht sehr weit. Okay. Çok teşekkür ediyorum. War sehr gut. Und auch danke an Herrn Dr. Czade. Was sind Sie für ein Facharzt, Dr. Czade? Wo ist Dr. Czade? Kann ich ein Bild? Orthopäde. Sie sind ein Orthopäde. Sehr gut. Sehr, ja. Sehr schön. Ah, jetzt erkenne ich Sie. Wir hatten doch schon mal das Vergnügen gehabt, gell? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Doktor. Dann wünsche ich Ihnen allen und auch den Kolleginnen einen schönen Abend. Viel Erfolg bei den Prüfungen.